In den folgenden 100 Minuten präsentieren wir das Hörspiel »Die Perser« nach Aischylos. In seinem Drama greift der griechische Dichter 8 Jahre nach der Schlacht bei Salamis 480 v. Chr., bei der er selbst dabei war, einen aktuellen Stoff auf. »Die Perser« ist nicht nur das älteste Stück des klassisch-antiken Theaters, sondern auch eines der ältesten der Welt. Aischylos erzählt aus der Perspektive des geschlagenen Gegners. Die Utopie zeigt sich in der Empathie der Sieger für die Besiegten. Der geschlagene Gegner muss nicht herabgesetzt werden. Vielmehr stellen die Griechen sich im Mitleiden mit den geschlagenen Persern selbst in Frage. Die Perser von Aischylos. Aus dem Griechischen von Durs Grünbein. Welt, schau auf uns, den ältesten Rat der Perser, die es nach Griechenland zog. Schau auf die Wächter des Königshauses, das an Goldschätzen reich ist. Xerxes hat, der König selbst, Sohn des Darius, uns nach Rang und Alter ins Kabinett geholt, um Aufsicht zu führen über sein Reich. Doch jetzt denken wir an die Rückkehr des Königs und seiner goldenen Streitmacht, klopft das Herz uns im Brustkorb wie wild, weil es Schreckliches ahnt. Es fragt sich,